Grüß Gott, Kinder. Wenn jemand behauptet, dass er noch nie Angst gehabt hat, dann gibt er schrecklich an. Natürlich kennt jeder dieses Gefühl. Man kann einfach nichts dagegen tun. Die Angst ist da und sie ist abscheulich. Statt dass nun alle Menschen froh sind, wenn es keinen Grund zur Angst gibt, gibt es immer wieder Leute, die Spaß daran haben, anderen Angst zu machen. Zu diesen Leuten gehören auch der Flori und der Michel. Und in dieser Geschichte auch der Pumuckl, wenn man einen Kobold zu den Leuten rechnen darf. Also, da hat doch der Pumuckl ein Gespräch angehört, ganz zufällig, weil es im Hof geführt wurde, bei dem der Michel zum Flori gesagt hat. Der Inge, der zeigen wir's, weil es gar so gibt, was sie alles macht und co. Ja, aber wenn wir was machen, dann verratscht's uns. Wie wir neulich vom Hausmeister davor gelaufen sind, da mag sie doch glaub behaupten, wir sind feig. Sie tat nie vor jemand davorlaufen. Und mir hat's ausgelacht, bloß weil ich zusammengefahren bin, es so ein Düsenjäger durch die Schallmauer ist. Wie eine Explosion hat's da. Und sie ist genauso zusammengefahren wie ich. Aber was hat's gesagt? Hast wohl schwache Nerven, was? Ja, das ist typisch. Ach so, ein Gas. Mensch, die Inge, die hätt's notwendig, dass man's einmal richtig klar kriegt. Als solch deine Beine soll's haben, dass ihr einmal alle Sprüche vergeht. Das war gesund. Und dann haben sich die beiden etwas ausgedacht, womit sie hofften, die Inge klein zu kriegen. Sie wollten sich im Keller verstecken und unheimliche Geräusche machen, wenn die Inge wie üblich zum Kohlenholen kam und zu guter Letzt Floris Katze so loslassen, dass sie ihr zwischen die Beine läuft. Wenn die Inge dann recht aufschreien würde, dann wollten sie sie kräftig auslachen. Dieser Plan mit dem Geräusche machen und jemand foppen gefiel dem Pumuckl ungemein. Und er beschloss, bei diesem Spaß dabei zu sein. Er wollte die allerunheimlichsten Geräusche machen. Er sauste nach Hause und begann gleich zu üben. Pumuckl, was machst du denn? Was tust du? Ich übe, Gespenst. Ja, ja. Da kriegt man ja ganz hart. Ja, kriegt man eine Gänsehaut wirklich? Oh, das ist sehr schön. Nein, jetzt hör auf, gell? Hör auf jetzt, es langt schon. Nein, ich höre nicht auf. Ich bin nämlich ein Gänsehautmacher. Nein, du bist eine Nervensäge. Du hast wohl schwache Nerven, was? Woher hast du denn den Satz wieder? Ach, das hat die Inge zu den Buben gesagt, weil sie das gesagt hat und weil sie überhaupt viele Sprüche gesagt hat. Und die Inge? Jetzt, ja, deshalb soll sie nämlich jetzt klein gekriegt werden. Mit meinem Wut-Woo. Da so, mache ich immer Wut-Woo. Aha, und ja, und klein gekriegt. Und wie ist das, wenn du das zu mir sagst? Wenn ich das... Ich bin ja schon sehr, sehr, sehr klein. Kleiner kriegt man mich ja gar nicht mehr. Hörst auf! Was sollen denn die kreislichen Töne bei der Geschichte? Ja, der Inge Angst machen sollen die Töne. Im Keller, weißt du, wenn sie Kohlen holt, da mache ich immer dann... Aber pass einmal auf, aber die Inge hat dir doch gar nichts getan. Nein, das hat sie nicht, aber man kann ja nie wissen. Vielleicht tut sie mir mal was und dann ist es gut, wenn sie mal vorher tüchtig Angst bekommt. Ach, geht's hör, das doch, ist doch ein Schmarrn. Das ist kein Schmarrn, das Freilich. Ist ein Spaß. Ja. Ich helfe nämlich dem Flori und dem Michel, wenn sie Angst machen. Weißt du, einfach mit meinen Hui. Nichts. Nichts wird da Hui gemacht, verstanden? Doch. Man macht niemand Angst und man schreckt da niemand absichtlich. Doch, da wird nämlich schon Hui gemacht. Nein. Hui. Weil die Inge viel zu wenig erschrickt. Die muss man richtig erschricken. Nicht mal, wenn irgend so ein Jäger durch eine Mauer schießt, dass sie gleich explosiert. Nicht mal dann erschrickt sie. Aber ein Jäger schießt doch nicht durch eine Mauer. Doch, manche Jäger Was schon. Soll denn das wieder sein? Das sind Mauerschießer, die solche Jäger... Ich weiß ja auch nicht, was das sein soll. Das ist ja auch ganz egal. Hast du eine Gänsehaut? Nicht herauf, na. Aber die Ohren tun mir allmählich weh. Ui, kriegen deine Ohren Bollen. Na. Kriegen deine Ohren keine Bollen. Na. Das wäre nämlich sehr gesund. Also jetzt hör endlich auf damit. Ich kann das nicht mehr hören da herin. Gut, dann übe ich eben draußen. Ja, genau. Das heißt droben, in der Stube. Bis 6 Uhr, bis dahin weiß ich dann so viele Töne. Ich habe ja noch gar nichts auf A probiert. Aha! dass es im Keller sogar einen ganz großen, gesunden Erschreckespaß für die Inge gibt. Jawohl! Halt, da bleibst! Da gehe ich jetzt! Nein, da bleibst. Lass mich auf! Lass mich da auf! Gehst her! Aus der Erschreckerei wird nichts, verstanden? Doch, doch, da wird was. Da wird nämlich was ganz Lustiges. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Was Kobold-Lustiges wird daraus? Nein, lass die Kinder ihren Unsinn allein miteinander ausmachen. Wieso? Die sind ja ganz allein. Ich bin ja unsichtbar. Muss ich die einsperren? Nein, nein, das musst du nicht. Sowas muss man überhaupt nie. Doch. Man sperrt nicht ein. Nur wenn du mir versprichst, dass du Leute nicht erschreckst. Ich erschrecke ja keine Leute. Ah, nicht die Inge? Lass mich aus! Nein, nicht bevor du sagst, dass du bei dem Unsinn nicht mitmachst. Gut, dann sage ich eben, dass ich nicht mitmache. Also schön, nachher hau ab. Huhu, hihi, huhu, hihi. Ich mache nicht mit. Ich mache vor und ich mache nach, aber auf keinen Fall mache ich nämlich mit. Der Meister Eder hatte an diesem Tag so viel zu tun, dass er es vorzog, den Pumuckl laufen zu lassen. Und da er wusste, dass der Kobold die Uhr nicht lesen konnte, hoffte er, dass der kleine Kerl auch nicht wissen würde, wann es 6 Uhr ist. Und damit war wahrscheinlich die ganze Sache erledigt. Er arbeitete weiter und vergaß zunächst diese Geschichte wieder. Erst als er Feierabend machte und in die Wohnung raufging und dort nirgends einen Pumuckl fand, ist ihm die Angelegenheit wieder eingefallen. Pumuckl! Pumuckl! Geh zu, versteck dich nicht! Heute gibt's dein Lieblingsspeis! Pumuckl! Der wird doch nicht. Was hat er gleich gesagt? Im Keller? Im Keller vom Vorderhaus wahrscheinlich. Da ist doch besser, ich schau mal nach. Ah, so ein Kobold hätte dann aber auch dauert die Trab. Oh mei, was tut man nicht alles auf seine alten Tage? Eben weil der Pumuckl nicht genau wusste, wann es 6 Uhr ist, saß er vorsichtshalber schon eine ganze Weile im Keller, und zwar auf einer großen Pappschachtel, in der wohl ein Kühlschrank verpackt gewesen war und die jetzt zum Abholen oder Verbrennen in der hinteren Ecke des Kellers stand. Dort entdeckte ihn auch Meister Eder. Hab ich mir's doch gedacht. Hast du mir nicht versprochen, nein, dass... Nein, ich habe gar nichts versprochen. Ich habe bloß was gesagt. Dass du die Inge nicht erschreckst. Die erschreckt ja vielleicht gar nicht. Tu jetzt da nicht Wort glauben. Du kommst jetzt auf der Stelle mit mir heim. Nein, du musst weggehen. Du machst sonst schönen Kobold-Spaß kaputt. Pumuckl, ich sage es jetzt nicht nur einmal. Mann, das ist nichts Böses. Ich will ja nur... Du willst gar nichts. Doch, ich will... Au, lass mich los. Wenn du nicht freiwillig mitkommst, nachher wär so. Ui, pst, das ist die Inge. Hörst auf. Tut die Hand von meinem Mund weg. Bist nicht gleich stark. Nein, ich beiß dich in die Hand. Au, kriegen. Gut, also nachher stopfe ich die da in die Kisten ein. Die ist ja groß genug. Lass mich aus der Kiste raus. Ich mach noch Laune. Hast du Pech gehabt, Pumuckl? Der Keller von der Inge ist am anderen End. Die hört die gar nicht. Außerdem singt selber so laut. Viel Spaß, Pumuckl. Ich geh heim und lass dich da. Ihr könnt euch vorstellen, wie wütend der Pumuckl in der dunklen Kiste in dem vielen Packpapier herumtobte. Von außen hörte es sich an, als wären 20 Mäuse dort eingesperrt. Die Inge hörte von all dem nichts. Sie singt nämlich immer laut, wenn sie in den Keller geht. Sie singt ganz einfach, um sich Mut zu machen. Der Meister Eder hatte natürlich nicht vor, heimzugehen und seinen Pumuckl lang in der Kiste zu lassen. Nur gerade so lange sollte er drinbleiben, bis die Inge ihre Kohlen geholt hatte. Und damit das Mädchen nicht doch noch erschrickt, beschloss Meister Eder, sich mit der Inge zu unterhalten. Er rief also schon von Weitem. Inge, bist du das, die da so schön singt? Ja, ach, Sie sind's, Herr Eder. Da holst du Kohlen drauf? Ja, ich hab's gleich. Ja, ist dir das nicht schwer? Ach wo, ich kann ja auch zweimal gehen. Fürchten tust du dich nicht da herunten? Vor wem denn? Ich sag's ja, tapfer, tapfer. Was tut denn da so? Das kommt von der Straße rein. Ah, das ist bestimmt der Michel. Der will mich immer erschrecken. Meinst? Der meint, ich bin so blöd und fall auf sowas rein. Hast recht. Böse Menschen machen bekanntlich nicht erst bevor sie auftauchen. Michel, das kann ich auch. Hihi, so ein Depp. Mittags ist er mit dem Floribär zusammengestanden und hat getuschelt. So? Das habe ich vom Fenster aus genau gesehen. Was haben denn die gegen dich? Ach, ich habe sie erwischt, wie sie recht feig waren. Feig? Und jetzt haben die einfach eine Wut auf mich. Nein. Aber ich fürchte mich nicht vor denen. Recht hast, Inge. So, und jetzt lass dich nicht mehr aufhalten. Mhm. Bring deine Kohlen auf. Mach ich. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen, Inge. Der Meister Eder wartete, bis die Inge wieder droben war und ging dann zurück, um seinen Pumuckl aus der Kiste zu holen. So, das hätten wir. Aus ist jetzt mit der saudummen Erschreckerei. Was ist, Pumuckl? Magst wieder raus aus der Kiste? Die Inge ist fort. Du bist böse! Du verdirbst Spaß! Ich mag überhaupt nicht mehr dich haben! Jemand erschrecken ist kein Spaß. Doch! Leute erschrecken ist Kobolds Spaß! Wuhu! Alle Kobolde erschrecken, alle Leute! Pass auf, Pumuckl! Ich lass dich nur raus, wenn du eine Einsicht hast. Ich habe überhaupt keine Sicht. Ich habe keine Einsicht und ich habe keine Aussicht, weil es hier drin so dunkel ist. Du weißt genau, was ich meine. Ich will raus, ich will raus, ich will raus. Ich lass dich nur raus, wenn es schön mit mir heimgehst. Heimgehen ist überhaupt nicht schön. Aber pass auf, Pumuckl, die Inge ist da schon weg und der Michel und der Flori kommen überhaupt nicht. Halt ja die Gats fest. Erst loslassen, wenn die Inge an die dunkle Stelle kommt. Verstecken wir uns hinter den Eck da. Da sieht's uns nicht. Weil wir die schreien, wenn ihr die Katz zwischen die Vier spürt. Ach, jetzt sind die Lausbuben schon da. Sind sie da? Lass mich raus, ich will auch. Nein, das geht jetzt gerade nicht. Ist da wer im Keller? Meldet euch nur. Flori, Michel, ich hab euch schon gesehen. Ach, Sie sind's, Herr Eder. Ja? Mei, fast hätte ich vor Schreck die Katz fallen lassen. Was wollt's denn mit der Katz da? Nix. Vielleicht sind Mäuse herunten. Und da haben wir gedacht, dass... Ja, die Katz, die soll da herunten Mais fangen. Ah ja, Ach, das ist gar keine schlechte Idee. Na, sind das Mais, was da hinten in der Kiste raschelt? Mais? Da hinten? Vielleicht ist sogar ein Ratz. So heftig raschelt das. Ja, aber ich hör nix. Ah, grad ist der. Aber, der Ratz, der wird sich schon wieder rühren. Ja, pfui Teufel. Ja, hast recht, das ist ein kreisliches Viech. Geht's gleich wieder lieber aus dem Keller? Nein, wir müssen noch was anderes da im Keller. So, was denn? Mei, was raufholen? Raufholen? Der Kater, der verjagt doch den Ratz. Ja, ich weiß nicht, da darf ich mich nicht drauf verlassen. Aber Ratten gehen doch nicht einfach auf Menschen los, oder? Ja, doch, die sind oft recht angriffslustig. Mensch, Michel. Er geht zu, der Herr Eder will uns doch bloß Angst machen. Im Gegenteil. Ich will bloß, dass ihr nicht recht erschreckt, wenn da herunten was komisch tut. Das ist nämlich gar nicht schön, wenn man erschrickt. Ah, wir erschrecken schon nicht. Bitteschön, ich hab euch gewarnt und lasse euch jetzt mit den Ratzen allein. Das Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, das kennt's ja, oder? Wie hat er jetzt das gemeint? Weiß nicht. Hoffentlich müsst man nicht lang auf Inge warten. Ich mag Ratzen nicht. Ich auch nicht. Soll ich die Katze schon loslassen? Nein, nachher können wir ja die Inge nicht mehr damit erschrecken. Die muss doch jeden Augenblick kommen. Mensch, hörst du das? Da raschelt doch was. Da bei der Kiste muss das sein. Ja, pfei grad. Der Eder hat doch recht gehabt mit der Ratz. Michi, schnell, lauf mal. Hast du einen Kater auslassen? Ja, der soll Ratzen fressen, aber ohne mich, komm. Ein Ratz voll Teufel. Da rannten die beiden Helden aus dem Keller, so schnell sie nur konnten. Die Katze aber hockte in geduckter Raubtierstellung vor der Pappkiste, aus der er so verheißungsvoll raschelte. Der Pumuckl hatte seinen Gespensterton eigentlich nur aus Trotz losgelassen, weil er schließlich lang genug geübt hatte. Für das Rascheln konnte er nichts, denn der Haufen Packpapier und Holzwolle raschelte von allein, wenn er sich nur ein bisschen bewegte. Und jetzt bewegte er sich heftig, denn er versuchte, aus seinem Gefängnis herauszukommen. Das war nicht ganz einfach, denn wie gesagt, es war eine hohe Kiste, in der einmal ein ganzer Kühlschrank Platz gehabt hatte. Der Pumuckl musste also springen und dabei versuchen, den Deckel über seinem Kopf aufzuklappen. Dieses Bumsen gegen den Kistendeckel aber war verhängnisvoll, denn es veranlasste die Katze, auf eben diesen Deckel zu springen. Der Deckel bog sich unter ihrem Gewicht und zu seinem Entsetzen sah der Pumuckl plötzlich über sich zwei Katzenpfoten am nach unten gebogenen Deckelrand und zwei funkelnde Augen, die durch den Spalt in die Kiste starrten. Eine Katze auf dem Deckel. Wenn der Deckel sich noch mehr biegt, dann sitze ich mit einer Katze in einer Kitze. Mit einer Kitze in einer Katze. Mit einer Katze in einer Kiste. Hallo. Ich bin keine Maus, hörst du? Ich bin kein bisschen eine Maus. Ich bin ein Hund. Jawohl, ich bin ein riesiger Hund. Wow. Wenn du meinst, dass du mich fressen kannst, dann irrst du dich. Wenn du da nicht gleich runtergehst, dann fresse ich dich. Jawohl. Ich bin noch viel größer als ein Hund. Ich bin ein Dings, ein Löwe. Jawohl, ich bin ein Löwe. Hallo, du fürchtest dich denn vor gar nichts? Du musst dich doch fürchten. Bitte fürchte dich. Ich verspreche dir, dass ich dir nichts tue, wenn du mir auch nichts tust. Meine liebe Katze, es ist für dich gar kein Spaß, wenn du reinkommst. Bitte geh weg. Ich bin nämlich gar nicht da. Weißt du, ich bin ja unsichtbar und was Unsichtbares versehentlich aufzufressen, das macht ja überhaupt nicht satt. Bitte glaub mir's. Die Katze glaubte nichts. Sie blieb auf der Kiste sitzen und der Pumuckl verkroch sich unter das unterste Packpapier. Er war so klein, wie er es eigentlich der Inge gewünscht hätte. Währenddessen standen die Buben im Hof und wussten nicht, was sie jetzt tun sollten. Der Flori wollte seine Katze wieder haben, aber in den Keller traute sich keiner von beiden mehr. Wie sie so dastanden, kam die Inge daher. Habt's irgendwo an, dass ich mich fürcht? Mei, ihr mit eurem Hihi und Huhu könnt's nicht einmal Kindergartenkinder erschrecken. Wir haben doch gar nicht Hihi und Huhu gemacht. Du spinnst ja. Könnt's es ruhig ableugnen. Was ich gehört hab, hab ich gehört. Gehst du jetzt in den Keller? Na, ich geh zu meiner Freundin. Ach, schade. Hast du keinen geholt? Ja. Was? Hast denn du heute keine Klavierstunde gehabt? Doch, aber ich hab mich geschickt, weil ich nur zu meiner Freundin möchte. Und du gehst halt nimmer in den Keller? Was habt's denn hier bloß? Warum soll ich denn unbedingt in den Keller? Ja, Ratz ist rund. Ja, und der schwarze Mann und drei Räuber und vier Hexen. Nein, im Ernst? Der Flori hat seine Katze auf die Ratz loslassen. Und? Hat sie es erwischt? Ja, das wissen wir nicht. Dann schaut's doch nach. Na, pfui Teufel. Mei, seid ihr feig. Ja, du kannst leicht feig sagen, aber selber traust dich auch nicht in den Keller. Ich war ja im Keller, ich hab mich nicht gefürcht. Aber bloß, weil du nicht gewusst hast, dass ein Ratz drunter ist. Wenn du es gewusst hättest, mei, nie hättest du keinen raufgeholt. Freilich hätte ich. Ja, nachher gingen wir doch nicht mal hinunter. Mei, ich würde ja, aber ich muss zu meiner Freundin. Ach geh, das ist eine Ausrede. Ist keine Ausrede. Und was für Angst hast. Vor Ratten fürcht ich mich überhaupt nicht. Ja, mit dem Mai. Ihr rennt ja gleich immer davon, ich nicht. Ja, wenn's die Ratz rascheln hörst, rennst du auch. Wetten? Was wetten wir denn? Kriegst du 50er, wenn's runtergehst und mein Katz raufholst. Die ist mir nämlich drunten ausgekommen. Ja, vielleicht frisst die gerade die Ratzen. Sei stark, das kann ich nicht hören. Pfui, Teufel. Ich sag's ja, der Flori hat schwache Nerven. Michel, gehst mit, wenn ich runtergehe? Oder fürchst du dich noch mehr wie der Flori? Gehst du wirklich, Inge? Klar, wenn ich die 50 Pfennig krieg. Die kriegst du aber bloß, wenn du mein Katz bringst. Also los. Die Inge hätte nicht um die Welt zugegeben, dass sie auch Angst hatte. Aber sie ist, während der Flori oben an der Kellertreppe stehen blieb, tatsächlich die Treppe hinuntergegangen. Der Michel hinterdrein. In respektvoller Entfernung von der Kiste blieben sie stehen. Da, Michel, da sitzt ja die Katz. Direkt auf der Kiste lauert. Da muss die Ratte drin sein, hä? Traust du hin? Oh, vielleicht kommt die Katze her. Miez, komm. Die kommt nicht. Da musst du hingehen. Miez, lass die dumme Ratte, komm. Hui, hast du das gehört? Ja, so hat's vorhin auch schon da. Das muss ja ein riesiges Viech sein. Wenn ich da die Katze weg tue, springt das Vieh vielleicht raus. Lass lieber die Katze sitzen. Der Herr Eder hat gesagt, ein Ratz geht auf Menschen los. Hui, ich brauch die 50 Pfennig gar nicht. Du. Und wenn wir einen Hausmeister holen, der soll die Ratz da schlagen. Oder gleich die ganze Kiste mit der Ratte verbrennen. Flori, hol schnell einen Hausmeister. Habt ihr die Katz? Nein, die muss die Ratte bewachen, bis der Hausmeister kommt. Ich hole ihn, bin gleich wieder da. Die Inge und der Michel starrten auf die Katze und die Katze starrte in die Kiste und der Pumuckl, ja, der war ganz und gar erstarrt. Nicht einmal mehr Hu und Hi konnte er machen. In seinem Kopf schwirrten tausend Gedanken. Erschlagen und verbrennen und von Katze gefressen werden. Ich muss da raus. Ich bin doch keine Ratte. Ich bin doch der Pumuckl. Was tue ich nur? Was tue ich nur? Lieber Meister Eder, komm doch und mach den Deckel auf und verjag die Katze. Bitte, bitte, ich will ja nie mehr jemand Angst machen. Nie mehr. Mach den Deckel auf, damit ich raushüpfen kann. Bitte, bitte, ich bin ja unsichtbar. Ich bin ja... Der Rotz, hey. Da hinten, in der Kiste. Ja, das werden wir gleich haben. Also wenn ich mich jetzt ganz still halte, vielleicht schaut der Hausmeister dann in die Kiste, weil er nachsehen will und dann springe ich hinaus. Lieber Hausmeister, schau doch nach. Ich sehe aber in der Kiste nirgends noch. Wenn die Ratzen sich durchbissen haben, Kind. Aber sie ist drin. Wir haben es alle ganz deutlich rascheln hören. Na, jetzt hört man jedenfalls nichts. So, Flori, nimm mal die Katze und jetzt... Nicht aufmachen! Die Ratte springt Ihnen sonst ins Gesicht. Nein, ich mach's ja nicht auf. Wir trauen die Kisten in den Hof raus. Da kann das Viechchen nicht so verschlupfen wie im Keller, falls uns auskommt. Inge, halb ein Meter erwarten zum Schlamm. Und jetzt ja, helft's mir die Kisten raus. Ja. Die machen nicht auf, die tragen mich. Halt, halt! Da fällt ja alles durcheinander, da herinne. Halt! Gegelt wird's für mich. Ja, ich halte ihn schon ganz fest zu. Aber irgendwann müsst ihr den Deckel aufmachen und dann bin ich draußen und ihr könnt die liebe Luft erschlagen, jawohl. Das könnt ihr dann... Da kann ich für nicht zuschauen, wie es ist erschlagen. Wollt ihr lieber die ganze Kiste verbrennen, wie es ist? Nachher sieht man nichts. Nein, nicht verbrennen, bitteschön. Oh, wie die herumwackeln. Die gehen anscheinend die Treppe rauf. Mir wird ganz schwindelig. So, herum haben wir es. Schwer ist ja nicht, aber... Schlecht zum Tragen. Der Herr Eder hat mir keine Latte gegeben. Er kommt gleich selber, hat er gesagt. Ui, er kommt selber. Aber wenn er vergessen hat, dass ich in der Kiste drin bin, der vergisst in letzter Zeit so oft was. Oh, lieber Meister Eder, vergiss bitte deinen Pumuckl nicht. Bitte nicht. Also, da soll ja Ratten drin sein. Ja, Sie haben es doch selber gesagt zu uns. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir nachschauen einmal, ne? Nicht aufmachen! Ja, warum denn nicht? Das Ratterl, das da drin ist, habt's bestimmt so verschichtet, dass es niemand mehr was tut. Ja, Sie können einen Ratz doch nicht mit die Hände fangen. Freilich, wenn einer drin ist, fang ihn. Und nimm ihn in meine Werkstatt mit. Aber Herr Eder, krasst ihr nicht ihn für gar nichts? Nein, vor dem Viech nicht. Also, machen wir den Deckel auf. Da ist ja gar nichts drin. Oh, schade. Ja, aber Sie haben es doch selber gehört, dass da drin was geraschelt hat. Nein, ich hab ganz was anderes gehört. Was denn? Dass ihr Dinge erschrecken wollt im Keller. Hoffentlich habt ihr jetzt selber gemerkt, wie angenehm das ist, wenn man erschrickt. Wir tun es nicht mehr, Herr Eder. Also, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ein bisschen am Bären habe ich den nicht aufgebunden. Ja, sind wir jetzt die Kiste wieder runtergetrunken? Nein, die Stäumer bis die Müllabfuhr kommt da in den Hof hinter als Warnung. Und wenn wieder jemand einen erschrecken will, nachher packt man da in die Kisten und verschicken ihn als Muster ohne Wert. Der Pumuckl hat das alles nicht mehr gehört. Als der Meister Eder den Deckel aufmachte, ist er mit einem gewaltigen Satz in die Werkstatt gesprungen. Und da hat er sich dann aufatmend auf die Hobelbank gesetzt. Als der Herr Eder hereinkam, hat er recht verlegen reingeschaut. Und wie der Schreinermeister den Mund aufmachte, um etwas zu sagen, hat der Pumuckl gleich beide Ohren zugehalten. Nichts, nichts sagen. Ich weiß alles. Ganze lange Rede weiß ich, die du halten willst. Jawohl. Und die ganze lange Rede ist voller Sachen, wo du recht hast. Aber, siehst du es ein? Aber weißt du, wenn man so zittert, dann kann man keine Rede hören. Und ich zittere ganz schrecklich. Ich will nie mehr Angst haben und nie mehr Angst machen, weil guck mal, die dummen Knie, die zittern einfach ganz von alleine. Ja, dann heizt das halt ein bisschen. Die einzige nämlich, der die Knie nicht zittert haben, glaube ich, ist die Inge, der ihr das Kniezittern habt beibringen wollen. Ja, vielleicht hat die gar keine Knie und du schimpfst gar nicht. Na, Pumuckl, die Angst, die du ausgestanden hast, langt vollkommen. Vollkommen? Ja. Ja, vollkommen langt die, aber was mache ich jetzt mit den schönen Tönen, die ich so lange geübt habe? Hihi, huhu, und alle diese, auch noch mit A habe ich auch welche geübt, die stecken jetzt alle in meinem Hals. Ah, die schluckst einfach runter und weg sind's. Einfach so? Ja. Einfach so runterschlucken? Mhm. Ohne was? Ja. Nein, ich glaube, dass ich da noch was mitschlucken muss. Also zum Beispiel eine Wurst kann man da mitschlucken. Von geschluckten Tönen wird man nämlich kein bisschen satt. Schade, hättest sonst lang nichts mehr essen brauchen, oder? Du, huhu, hihi, du. Du, das ist nämlich Folgendes. Also mit huhu und hihi zittern die Knie. Doch mit höhö und hoho ist der Pumuckl froh. Das ist ein gutes Gedicht, nicht wahr? Ja. Nur allmählich hat der Pumuckl, der vor Angst immer noch recht blass war, wieder seine normale Gesichtsfarbe bekommen. Und natürlich haben auch die Knie wieder zu zittern aufgehört. Aber die guten Vorsätze haben angehalten, jedenfalls bis heute. Was aber der Pumuckl weiter angestellt hat, das erfahrt ihr das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.